Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. The Apostle John tells us in verse 4, we are writing these things to you because we want to release to you our fullness of joy. Der Apostel Johannes sagt in Vers 4, wir schreiben euch dies, weil wir unsere Fülle der Freude in euch freisetzen wollen. Joy is a very important part of the Christian life. Freude ist ein sehr wichtiger Teil des christlichen Lebens. The Apostle John is telling us that he's writing all of these things for a very interesting reason. Der Apostel Johannes sagt, dass er all diese Dinge aus einem sehr interessanten Grund schreibt. That we are completely overloaded with joy. Dass wir vor Freude überfließen. The Passion translates it as want to release to you our fullness of joy. In der Passion-Übersetzung heißt es, wir wollen unsere Fülle der Freude in euch freisetzen. If you look into the original Greek of the New Testament, you know what this actually says? Wenn du dir das griechische Original des Neuen Testaments anschaust, weißt du, was dort wirklich steht? It says that we are writing these things to you, that your joy may be so full that it is overflowing out of you. Dort steht, wir schreiben euch diese Dinge, damit eure Freude so groß ist, dass sie aus euch herausströmt. God wants every Christian to live in such a way that even in difficult times there's joy bubbling out of him. Gott möchte, dass jeder Christ so lebt, dass selbst in schwierigen Zeiten Freude aus ihm heraussprudelt. There are a whole bunch of Bible verses that actually teach this. Es gibt viele Bibelverse, die dies tatsächlich lehren. Think about Nehemiah chapter 8 verse 10. Denken wir an Nehemia 8 Vers 10. And the joy of the Lord is your strength. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Think about the Apostle Paul. He was in prison and he said to the Philippians, rejoice in the Lord. And I'm going to tell you again, rejoice in the Lord. Denken wir an den Apostel Paulus. Er war im Gefängnis und sagte zu den Philippern, freut euch im Herrn. Und ich sage noch einmal, freut euch im Herrn. The Bible says that Jesus was anointed with the oil of gladness. In der Bibel steht, dass Jesus mit Freudenöl gesalbt wurde. Even in Isaiah chapter 54, which is in the context of the crucifixion of Jesus. Selbst in Jesaja 54, das im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu steht. The prophet says, "Rejoice, O barren one, you who have borne no child." Sagt der Prophet, freue dich, du Unfruchtbare, die du kein Kind geboren hast. For more will be the children of the lonely one than of her who has a husband. Denn zahlreicher werden die Kinder der Einsamen sein als die der Frau, die einen Mann hat. The kingdom of God is peace, righteousness and joy in the Holy Spirit. Das Reich Gottes ist Frieden, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. My dear beloved friend, if you don't have so much joy that it bubbles out of you, something is wrong in your life. Mein lieber geliebter Freund, wenn du nicht so viel Freude hast, dass sie aus dir heraussprudelt, stimmt in deinem Leben etwas nicht. And I'm not judging you, I'm just telling you what the Bible says. Und ich verurteile dich nicht, ich sage nur, was in der Bibel steht. If John says that he's writing these things so that fullness of joy, it means flowing out of you is in you. Wenn Johannes sagt, er schreibt diese Dinge, damit diese Fülle der Freude in dir ist, was bedeutet, dass sie aus deinem Innen herausfließt? Do you know what this means? Weißt du, was das heißt? If you don't experience fullness of joy, maybe you should spend more time in the first three verses of 1 John 1. Wenn du die Fülle der Freude nicht erlebst, solltest du vielleicht mehr Zeit mit den ersten drei Versen von 1. Johannes 1 verbringen. He's literally saying, the reason why I told you the first three verses is that this joy bursts out of you. Denn dort heißt es wörtlich, der Grund, warum ich euch die ersten drei Verse mitgeteilt habe, ist, dass diese Freude aus euch herausbricht. My dear, I found that joy is extremely contagious. Meine Lieben, ich habe herausgefunden, dass Freude extrem ansteckend ist. Do you know what I sometimes do? I'm a little cheeky sometimes. Weißt du, was ich manchmal mache? Manchmal bin ich ein bisschen frech. Sometimes I walk down the street or I go to a restaurant or I walk into a bank. Manchmal gehe ich die Straße entlang oder ich gehe in ein Restaurant oder in eine Bank. And very intentionally I say, today I'm going to find people who look really grumpy and miserably and then I walk up to them and smile at them. Und sage ganz bewusst, heute werde ich Leute finden, die wirklich mürrisch und elend aussehen und dann werde ich auf sie zugehen und sie anlächeln. It's interesting that almost impossible to give a smile and not get a smile back, even from grumpy people. Es ist interessant, dass es fast unmöglich ist, ein Lächeln zu schenken, ohne eines zurückzubekommen, selbst von mürrischen Menschen. I've been in a lot of meetings where there was a real move of the Holy Spirit and people laughed like crazy. Ich war schon in vielen Versammlungen, in denen der Heilige Geist wirklich spürbar war und die Leute haben wie verrückt gelacht. And then there are some religious brothers and sisters that judge them. Dann gab es einige religiöse Brüder und Schwestern, die sie dafür verurteilten. And they say, oh, this is just in the flesh. Sie sagten, oh, das ist nur im Fleisch. You know what I tell them? Weißt du, was ich ihnen gesagt habe? I rather have joy in the flesh than depression in the spirit. Ich habe lieber Freude im Fleisch als Depression im Geist. Christian life is not supposed to be miserable, it's supposed to be a pure expression of joy. Das christliche Leben soll nicht elend sein, es soll ein reiner Ausdruck der Freude sein. If you don't find this fullness of joy, I really challenge you, spend a lot of time in the first three verses. Wenn du diese Fülle der Freude nicht hast, fordere ich dich wirklich heraus, viel Zeit mit den ersten drei Versen zu verbringen. The life giver lives inside of you. Der Lebensspender lebt in dir. Koinonia with the Father, koinonia with Jesus. In Koinonia mit dem Vater, in Koinonia mit Jesus. You can touch him, you can taste him, you can feel him, you can smell him. Du kannst ihn berühren, du kannst ihn schmecken, du kannst ihn fühlen, du kannst ihn riechen. I honestly can tell you that sometimes when I've spent time with Jesus, I have to say, Jesus, I have to stop because this is too much joy. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, muss ich manchmal sagen, Jesus, ich muss aufhören, weil das zu viel Freude ist. Because I'm not sure if my heart can handle that. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Herz das aushält. Yesterday I came home from the studio. Gestern kam ich vom Studio nach Hause. And Debbie was studying with our friend Alini for a Portuguese exam. Und Debbie lernte mit unserer Freundin Alini für eine portugiesische Prüfung. And there was a cartoon with several different individual clips. Sie schauten sich einen Cartoon mit mehreren einzelnen Clips an. And it was describing several different types of people. In denen verschiedene Menschentypen beschrieben wurden. And Debbie said, "Do you know that they were talking about you here?" Debbie sagte, "Weißt du, dass sie hier über dich gesprochen haben?" And I said, "Really?" Und ich sagte, "Wirklich?" She said, "Yes, Alini said that, not me." Sie meinte, "Ja, Alini sagte das, nicht ich." I said, "Which one?" Ich sagte, "Welche?" And she showed me this cartoon and she said, "Look, it says here, the person who always wakes up happy no matter what time in the morning it is." Dann zeigte sie mir den Cartoon und sagte, "Schau, hier steht die Person, die immer glücklich aufwacht, egal zu welcher Uhrzeit morgens." And actually, it was kind of a joke. It said that they should tax people who wake up happy always, no matter what. Eigentlich war es eine Art Witz, der darauf anspielte, dass Menschen, die immer glücklich aufwachen, egal was passiert, besteuert werden sollten. Debbie said, "You would be bankrupt." Debbie sagte, du wärst pleite. You would have to spend all your money on taxes. Du müsstest dein ganzes Geld für Steuern ausgeben. You know why? Weißt du warum? Because I spend a lot of time on 1 John 1 verse 1, 2 and 3. Weil ich viel Zeit mit 1. Johannes 1, den Versen 1, 2 und 3 verbringe. See, when I read, I'm writing these things to you so that you can have this bubbling joy, I'm going to spend a lot of time in what he wrote so that I can have that joy. Wenn ich lese, wir schreiben euch diese Dinge, damit ihr diese sprudelnde Freude haben könnt. Dann verbringe ich viel Zeit damit, um diese Freude zu haben. But you can do whatever you want. Doch du kannst tun, was immer du willst. I'll see you tomorrow. Bis morgen.